Erster danach sah ich einen anderen Engel vom Himmel herabkommen, der große Macht hatte, und die Erde wurde von seinem Glanz hell erleuchtet. Zweiter und er rief laut, die große Stadt Babylon ist gefallen, sie ist gefallen. Sie wurde zu einem Ort für Dämonen und ein Gefängnis für alle unreinen Geister und unreinen, verhassten Vögel, 3. Denn alle Völker haben von ihren sündhaften Taten getrunken, die wie ein starker Wein waren. Die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind durch ihren großen Reichtum und Luxus reich geworden. Vierter und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel sagen, geht weg von ihr, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und ihre Strafen nicht bekommt, 5. Denn ihre Sünden waren sehr groß und erreichten den Himmel, und Gott hat sich an ihre bösen Taten erinnert. Sechster behandelt sie so, wie sie andere behandelt hat, und gibt ihr doppelt so viel zurück für ihre Taten. Mischt ihr doppelt so viel in den Becher, den sie gemischt hat. Siebter so wie sie sich selbst geehrt und in Luxus gelebt hat, gibt ihr jetzt genauso viel Qual und Leid. Denn sie sagt in ihrem Herzen, ich sitze als Königin da, ich bin keine Witwe und werde niemals Trauer erleben, 8. Darum werden ihre Strafen an einem einzigen Tag kommen, Tod, Trauer und Hunger. Sie wird im Feuer verbrannt werden, denn der Herrgott, der sie gerichtet hat, ist mächtig. Neunter die Könige der Erde, die mit ihr sündige Dinge getan und in Luxus gelebt haben, werden über sie weinen und klagen, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen. Zehnter sie werden aus Angst vor ihren Qualen in der Ferne stehen und rufen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du starke Stadt. Denn in nur einer Stunde ist dein Gericht gekommen, 11. Und die Kaufleute der Erde werden über sie weinen und trauern, weil niemand mehr ihre Waren kauft. Zwölfter es sind Waren wie Gold, Silber, Edelsteine, Perlen, feine Stoffe wie Leinen, Purpur, Seide und Scharlach, sowie alle Arten von kostbaren Hölzern, Elfenbein, Bronze, Eisen und Marmor. Dreizehnter auch Gewürze, Salben und Räucherwerk, Wein, Öl, feines Mehl und Weizen, dazu Rinder, Schafe, Pferde, Wagen, Sklaven und sogar Menschenleben. Vierzehnter alle Dinge, die du dir gewünscht hast, sind von dir verschwunden, und all dein Glanz und Luxus ist verloren und nicht mehr zu finden. Fünfzehnter die Händler, die durch sie reich geworden sind, werden aus Angst vor ihren Qualen in der Ferne stehen, weinen und trauern. Sechzehnter und rufen, wehe, wehe, du große Stadt. Du warst gekleidet in feines Leinen, Purpur und Scharlach, geschmückt mit Gold, Edelsteinen und Perlen. Denn in nur einer Stunde ist all dieser Reichtum zerstört worden, 17. Alle Kapitäne, Seeleute, Passagiere und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen in der Ferne. 18. und schrien, als sie den Rauch ihres Brandes sahen, wo gibt es eine Stadt, die so groß war wie diese, 19. Und sie warfen sich Staub auf die Köpfe und schrien weinend und klagend, wehe, wehe, du große Stadt. Durch deinen Reichtum sind die Besitzer der Schiffe auf dem Meer reich geworden. Denn in nur einer Stunde ist sie zerstört worden, 20. freut euch über sie, ihr Himmel, und ihr Heiligen, Apostel und Propheten, denn Gott hat sie für euch gerichtet. 21. und ein starker Engel hob einen Stein auf, der wie ein großer Mühlstein war, und warf ihn ins Meer, indem er sagte, so wird die große Stadt Babylon mit einem einzigen Wurf weggeworfen und niemals mehr gefunden werden, 22. Keine Musik von Harfen, Sängern, Flöten oder Trompeten wird mehr in dir zu hören sein. Kein Handwerker wird mehr in dir gefunden werden, und kein Geräusch eines Mühlsteins wird mehr in dir gehört werden. 23. Kein Licht einer Lampe wird mehr in dir scheinen, und keine Freude von Bräutigam und Braut wird mehr in dir zu hören sein. Deine Kaufleute waren die mächtigsten der Erde, weil alle Völker durch deine Zauberei verführt wurden. 24. In ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden, sowie das Blut aller, die auf der Erde getötet wurden.